Willkommen zurück. Für alle, die jetzt eine flammende Rede zur Wahl in Baden-Württemberg erwarten, die gibt es bei Die Elite, das Laberzin. Einfach da reinhören. Viel Spaß. Zum Thema. Man hört und liest es ja gerade überall wieder. Die Preise steigen. Sprit wird teurer. Lebensmittel werden teurer. Energie wird teurer. Alles wird teurer. Und das Interessante daran ist, niemand war's. Preise steigen nämlich anscheinend einfach so. So ganz von allein, wie Helium gefüllte Luftballons. Man wacht am Morgen auf, schaut in die Nachrichten und irgendwo hat sich wieder so ein Preis entschieden. Heute gehe ich mal ein bisschen nach oben. Das ist faszinierend. Denn wenn man genau darüber nachdenkt, ist die Preise steigen eine der elegantesten Formulierungen, die wir im öffentlichen Leben insgesamt haben. Denn Preise steigen nicht, sie werden erhöht. Preise sind keine Naturgewalten oder sinken und steigen gesichert gleichmäßig wie Gezeiten. Und sie sind auch kein Wetter. Es gibt kein Tiefdruckgebiet über dem Supermarkt, das dafür sorgt, dass die Butter plötzlich 3 Euro mehr kostet. Oder bei Sommerwärme, da dehnen sich die kleinen Preise plötzlich aus. Das mit den Preisen macht jemand. Aber in der öffentlichen Sprache verschwindet diese Person immer sehr zuverlässig. Und dann steht da eben, die Energiepreise steigen, die Lebensmittelpreise steigen, die Mieten steigen. Als ob Preise so kleine Bergsteiger wären, die morgens ihre Wanderschuhe anziehen, ihren Rucksack packen und sagen, auf ihn zum Gipfel, der Berg ruft. Und irgendwo steht dann ein Journalist, so unbeteiligt daneben, und sagt, ja mei, da kann man nichts machen. Die Preise, die steigen eben. Dabei ist es eigentlich ein bemerkenswerter Trick. Denn sobald man sagt, die Preise steigen, klingt das so, als hätte niemand etwas damit zu tun. Es ist einfach passiert. Wie Regen. Klar, man kann sich darüber aufregen. Man kann sich darüber ärgern. Man kann einen Regenschirm mitnehmen. Aber verantwortlich für Regen ist niemand. Und plötzlich sitzen dann auch alle anderen Beteiligten sehr entspannt nebeneinander. Die Politik sagt, das sind die äußeren Umstände. Die Unternehmen sagen, das ist der Markt. Und der Markt wiederum, ja, das ist eine dieser mysteriösen Figuren des öffentlichen Lebens. Man hört ständig von ihm, aber niemand hat ihn je gesehen, geschweige denn seine unsichtbare Hand. Der Markt entscheidet, der Markt reagiert, der Markt verlangt. Der Markt ist so etwas wie ein unsichtbarer König, der irgendwo im Hintergrund sitzt und ständig neue Preise erlässt. Und alle anderen, die zucken mit den Schultern. Also nochmal. Die ehrliche Formulierung wäre eigentlich ganz einfach. Preise steigen nicht, Preise werden erhöht. Dann klingt das alles ganz anders. Dann sagt auch niemand mehr im Fernseher, die Preise steigen. Sondern dann heißt es dort, Unternehmen erhöhen ihre Preise. Und sofort stellt sich eine ganz neue Frage, nämlich, warum? Und genau diese Frage versucht man sprachlich sehr elegant zu vermeiden. Denn sobald jemand verantwortlich ist, entsteht etwas sehr Unangenehmes. Eine Diskussion. Und Diskussionen sind kompliziert. Dann muss man plötzlich erklären, sind es die Löhne? Sind es Ressourcenpreise? Sind es Steuern und Abgaben? Oder eben doch das Extragehalt für den Manager, weil er den erwarteten Gewinn noch übertroffen hat. Da ist es viel einfacher zu sagen, die Preise steigen. Das klingt objektiv, also fast wissenschaftlich. Das Thermometer hat gemessen, dass die Preise heute 2 Grad wärmer sind als gestern. Und genau darum funktioniert diese Formulierung so gut. Sie nimmt dem Ganzen auch Verantwortung. Und Verantwortung ist bekanntlich eine der teuersten Ressourcen unserer Zeit. Interessant ist vor allem die gute Funktion dieser Formulierung im Einsatzgebiet. Denn bei ganz vielen anderen Dingen funktioniert dieser Trick gar nicht. Also wenn ein Politiker sagt, die Steuern wurden erhöht, dann sagt auch niemand, die Steuern sind gestiegen. Dann heißt es plötzlich sehr präzise, der Minister hat die Steuern erhöht. Das ist ganz merkwürdig. Bei Preisen funktioniert diese sprachliche Nebelmaschine hervorragend. Und so hören wir eben weiterhin jeden Tag. Die Preise steigen. Und haben vor uns ein wunderschönes Bild. Irgendwo durch Deutschland gibt es einen riesigen Tross von Preisen. Und dieser Tross zieht von Norden nach Süden durch die Landschaft, so langsam durch die Mittelgebirge und klettert langsam, aber sicher die Alpen hinauf. Und alle Menschen stehen daneben und beobachten dieses Naturschauspiel. Der Almauftrieb der Preise, die dann plötzlich hinter der Grenze aber auch verschwinden und urplötzlich im Norden wieder aus dem Meer im gleichen Wert wieder auftauchen, um eben von dort wieder zu steigen, auf den Gipfel, denn der Berg ruft. Wie sehr wünscht man sich da weniger Metapher und mehr Klartext? Also sagen, was ist. Einige Unternehmen erhöhen ihre Preise, einige müssen das, andere nutzen eben die Gelegenheit. Und plötzlich wäre die Welt ein kleines bisschen klarer, aber eben auch ein kleines bisschen unangenehmer. Und deswegen bleibt es vermutlich bei der bequemeren Version. Die Preise steigen. Ganz von allein. So wie immer. Bis zum nächsten Mal. In alter Frische. Tschüss.